Let's turn to Matthew chapter 7. Schlagen wir Matthäus Kapitel 7 auf. Let's pray. Und Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. Your word. Segne dein Wort. To our hearts. In unserem Herzen. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Matthew chapter 7. Matthäus Kapitel 7. It says, do not judge, or you too will be judged. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. For in the same way that you judge others, denn mit welchem Gericht ihr richtet, you will be judged. Werdet ihr gerichtet werden. And with the measure you use, it will be measured to you. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. And this is absolutely true. Und das ist absolut wahr. And this is a very, very sobering verse for us. Und das ist ein sehr ernüchternder Vers für uns. Somebody was talking to me one time. Jemand hat einmal mit mir geredet und hat gesagt. And it wasn't very nice at all. Und das war nicht sehr angenehm. And I said to them. Und ich habe zu ihm gesagt. Keep in mind as you talk to me. Denk daran, während du mit mir sprichst. That you're going to be measured with exactly what you're doing to me. Dass du mit dem gleichen Maß gemessen wirst, genauso wie du zu and mir bist. And sooner or later it comes back. Und früher oder später wird das auf dich zurückfallen. Through natural principle of reaping and sowing, durch das natürliche Prinzip des Erntens und des Sehens und des Erntens. Or because God brings it back. Oder weil es Gott auf dich zurückbringen But it will come wird. Back. Aber es wird auf dich and zurückkommen. God will make sure. Und Gott wird dafür sorgen. Now, before I get into this, I want to introduce a book here. Bevor ich damit weiter fortfahre, möchte ich ein Buch vorstellen. This is called Battle of the Mind. Und das heißt die Schlacht im Verstand. And the subtitle is Winning the Battle in Your Mind. Und der Untertitel Gewinne die Schlacht in deinen Gedanken. I picked it up in a Christian bookstore in December. Ich habe das im Dezember in einem christlichen It's Buchgeschäft the gefunden. Number two bestseller in America right now. Und jetzt gerade ist das der Nummer zwei Bestseller in Amerika. And whenever I buy a book, I look at it and I say, "Hun, read this." Und wenn ich mir ein Buch kaufe, dann schaue ich es nur an und gebe es meiner Frau weiter zum Lesen. And you know, my wife, she's such a speed reader. She's like. Und meine Frau, die liest das so schnell durch. I said, "Is it good?" She says, "It's unbelievable." Und ich habe gesagt, ist das gut? Und sie hat gesagt, unglaublich gut. All right, so I don't waste my time now that I know it's really good. Then I start to read it. Und ich möchte nicht meine Zeit verschwenden. Und wenn ich weiß, dass es gut ist, dann fange ich an, es zu lesen. In chapter 13, she talks about this. In Kapitel 13, da sagt die Autorin And Folgendes. I want to read her opening lines to Und judge not. Ich möchte da ihre einleitenden Sätze vorlesen, was sie darüber schreibt, dass her wir title nicht is A Judgmental, Critical and Suspicious Mind. Und der Titel ist eine misstrauische und kritische und richtende Einstellung. Suspicious. Ja, misstrauisch. Misstrauisch, ja. Okay, here's her opening line. Much torment comes to people's lives. Und sie schreibt, die Menschen erleben sehr viel Qual in ihrem Leben. Because of judgmental attitudes. Weil sie verurteilende Einstellungen criticism haben. Criticism and suspicion. Und wegen Kritik und wegen Misstrauen. Multitudes of relationships are destroyed by these enemies. Und diese Feinde haben schon sehr viele Beziehung zerstört. Once again, the battle is in the mind. Und die Schlacht findet in den Gedanken statt. Judge not, that you be not judged. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. This is there's a law of return here. Es gibt ein Gesetz hier, dass alles wieder zurückkommt. I was talking with a pastor one time. Ich habe einmal mit einem Pastor gesprochen. Who had a lot of trouble with one of his teenagers. Der hatte sehr viele Probleme mit einem seiner Jugendlichen. And actually, with his, he wasn't even a teenager at the time, the son. Sein Sohn war damals gar kein Teenager eigentlich. And he said, God sagte, is returning to me. Gott zahlt mir jetzt heim. All of the times I judged parents for not being able to discipline their children. Jedes Mal, wenn ich die Eltern gerichtet habe, dass sie nicht imstande waren, dass sie ihre Kinder gezüchtigt haben. My son, he said, is the sum total of every child I ever judged. Mein Kind ist die Summe von jedem Kind, das ich je gerichtet habe. This is what he said to me. Das hat zu mir gesagt. And much of that is very true. Und viel davon ist sehr wahr. Because it will come back. Denn man wird es And God will make sure it comes back. Und Gott wird dafür sorgen. And he brings it back so that we can be freed from the judgment we made. Und er lässt es auf uns zurückfallen, damit wir befreit werden können von dieser Verurteilung, die wir ausgesprochen haben. And it was obvious that this pastor had repented. Und es war offensichtlich, dass dieser Pastor Buße getan hat. God, forgive me for what I had said about all these parents and kids. Gott, verzeih mir alles das, was ich über diese Eltern und diese Kinder gesagt habe. Now, judge not. This word judge is a very strong word. Richtet nicht, dieses Wort richten, das ist ein sehr starkes Wort. And my definition of this that I've put together, I think it's und ich habe mir da folgende Definition ausgedacht und ich glaube, die ist sehr praktisch. Is to conclude with finality mit Endgültigkeit darauf zu schließen, that someone is no longer a candidate for the grace of God. Dass jemand nicht mehr länger ein Kandidat ist für die Gnade Gottes. That's my definition. Das ist meine Definition. And it's very accurate according to the dictionaries. Und es ist sehr genau, was auch die Wörterbücher sagen. Judging is a final conclusion. Zu richten ist ein endgültiges Urteil. It's not examining something. Es heißt nicht, dass du etwas prüfst. It's a conclusion. Sondern du kommst sofort zu and einem Urteil. It's very easy to make. Und so ein Urteil ist sehr leicht zu fällen. And to obey this commandment here und diesem Gebot hier, dieses Gebot zu befolgen, is extremely important for all of us. Das ist extrem wichtig für uns alle. Obedience. Gehorsam. Just obey it. Gehorche ihm einfach. Obedience so blesses God. Gehorsam macht Gott so eine Freude. I see this in my dog. Ich sehe das in meinem Hund. I was in the park today, and I saw this little dog all the way, about 100 meters away with the master. Und ich war heute im Park und ich habe da 100 Meter weiter weg so einen kleinen Hund gesehen mit seinem Herrchen. Oh, good, a playmate. I'll take him over there. A playmate. Also ein Spielkamerad für den Hund und für meinen Hund und so ich gehe mit ihm dorthin und sag. I'm going to really impress this guy, this lady. Und ich werde jetzt bei dieser Frau wirklich Eindruck schinden. So I said, Cody, sit. Und ich habe gesagt, Cody, sitz. And stay. Und Platz. So I walked across the field. Und ich bin da über das Feld gegangen. And I kept looking back and saying, stay, stay, stay. Und schau so zurück und sag, Platz. About almost 100 meters away from him, 80 meters. Und ich war so 80 bis 100 Meter weg von ihm. And this lady is watching this, you know. Und die Frau schaut dazu. And her mouth is like, und ihr fällt das Kinn hin und he's like a stone. Und er sitzt da with wie ein Stein. Ears. He doesn't blink, he doesn't move. Und er zwinkert nicht und er bewegt and this sich nicht. Kid is watching from the tree. Und ein Kind hat von teenager. Einem and this other couple's watching. Baum zugeschaut und noch ein Ehepaar. Everybody is like und alle waren looking total at me, looking at him, looking at me. Schauen auf mich, schauen auf ihn, schauen so auf I come mich. Over to this lady and I look at her dog. Und ich komme zu dieser Frau hin und schaue auf ihren Hund. I whistle. Und ich pfeife. And then he takes off like he's running and running with the biggest smile on his face. Und läuft daher mit diesem riesigen breiten Lächeln. Who was happier, me or him? Wer ist dann glücklicher, ich oder er? I think he was actually. Ich glaube, er war glücklicher. I was pretty happy and ich war auch sehr froh. And this lady was very impressed. Und diese Frau war sehr beeindruckt. And I thought it must be like that with the Lord. Und ich habe mir gedacht, so muss es auch beim Herrn sein. He must get so much joy. Das muss ihm so viel Freude bereiten. And I thought the same thing with us. And this text is such an important text to obey. Und dieser Text ist so wichtig, dass wir diesem Text gehorchen. For our own good. It's a protection. Zu unserem eigenen Besten. Maybe the strongest warning that we can find in the scripture. Und vielleicht die stärkste Warnung, die wir in der Schrift finden können. For our Christian life. Für unser christliches Leben. Judge not, lest ye be judged. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. In the same way you judge others, you will be judged. So wie ihr über andere richtet, so werdet auch ihr gerichtet it will come werden. Right back to us. Das wird auf uns zurückfallen. One guy said, in situations, we have to ask ourselves, müssen wir uns fragen, are people sowing? Sehen die Menschen? Or am I reaping? Oder ernte ich? Are they sowing or am I reaping? Ja, sehen Sie oder ernte ich? God, is this unprovoked or am I reaping something? Gott, habe ich das nicht herausgefordert oder ernte ich da etwas? And that brings us to our knees. Und das bringt uns auf die Knie. Now, if somebody was to say, oh, you're definitely reaping. Wenn jemand sagen würde, du erntest jetzt gerade ganz sicher. They are judging. Dann richten sie. Because maybe not. weil es vielleicht nicht so ist. Someone might say, jemand sagt vielleicht, well, you know, you have a problem with your lungs, you're reaping. Du hast ein Problem mit deinen Lungen, das muss das Ernten sein. Maybe. Vielleicht. Maybe not. Vielleicht auch nicht. Maybe. Vielleicht. Maybe it's just a bacteria. Vielleicht sind es einfach nur Bakterien. That's between me and the Lord. Und das geht nur mich now und watch, dem Herrn that's was between an. Me and the Lord. Das ist zwischen dem Herrn und mir. Now to look at someone, wenn ich jemanden anschaue, and to say, aha, you are reaping, und wenn ich sage, aha, du erntest is to gerade, make a judgment. Das heißt, dass ich ein Urteil fälle, and now, dass ich richte, whether I am reaping or not, und ob ich jetzt ernte oder nicht, you will reap. Du wirst ernten. Interesting. Interessant. And maybe in the next few months or weeks I am healed. Und vielleicht werde ich in den nächsten Wochen oder Monaten geheilt. But you're still going to reap. Aber du wirst trotzdem yours ernten. Is still coming. Deine Ernte wartet so auf dich. It's a warning and it's a protection. Es ist eine Warnung und es ist auch ein Schutz. It protects me, it protects my life. Es schützt mich, es schützt my mein walk Leben, with the Lord. Meinen Wandel mit dem Herrn. Judge not. Richte nicht. The Lord is protecting all of us. Der Herr beschützt uns alle. Judge not. Richtet nicht. Or you will be judged. Oder ihr werdet gerichtet werden. And if someone judges any of our lives, und wenn irgendjemand das Leben eines anderen richtet, and they don't come to their senses and go to the Lord with it, und wenn er nicht wieder zu klarem Verstand kommt und damit zum Herrn geht, it will come back. Dann wird das auf ihn zurückfallen. Now in this book she brings out a few words that I would like to bring out. In diesem Buch betont sie einige Wörter und die möchte ich auch the word judging, aufzeigen. Und zwar dieses Wort richten oder verurteilen. I already defined. Und das habe ich schon definiert. And judging is to assume the place of God. Richten heißt, dass ich den Platz Gottes einnehme. Because I make a final conclusion, weil ich diese endgültige Schlussfolgerung that this person treffe, is no longer a candidate for God's grace. Dass diese Person nicht mein Kandidat für Gottes Gnade ist. I make the judgment. Ich habe dieses Urteil gefällt. And because I make that judgment, I treat that person like that. Und gemäß meines Urteils, das ich gefällt habe, über diese Person genauso behandle ich sie auch. I pray for that person like that. Und ich bete auch so für diese Person. My everything in my attitude and heart toward that person is according to this final judgment. Und meine ganze Herzenseinstellung dieser Person gegenüber ist angepasst an dieses endgültige Urteil. Yeah, this final conclusion. An diese endgültige Schlussfolgerung. Now, second word, criticizing. Und das zweite Wort, kritisieren. She defines it like this. Und sie definiert das so. I always look for the wrong. Ich suche immer nach dem, was falsch rather ist. For the right. Und nicht nach dem, was richtig or ist. Rather for the good. I always look for the wrong. Ich suche immer nach dem, was falsch ist. And she talks about how melancholic personalities und sie spricht darüber, wie Menschen mit melancholischer Persönlichkeit, die haben diese Schwäche. Everybody has this weakness. Jeder hat diese Schwäche. But very strong in melancholics. Aber besonders ausgeprägt bei Melancholikern. But keep in mind that we are in a melancholic country. Und bedenkt, dass wir in einem melancholischen Land sind. So we have so many musicians and everything is so beautiful here. It's melancholic. Deswegen haben wir so viele Musiker und alles ist so schön hier. Das ist, weil es so viele Melancholiker gibt. In a melancholic culture. Und weil wir in einer melancholischen Kultur sind. So this can be extra strong here. Und das kann besonders ausgeprägt sein. Looking hier for the wrong rather than the right. Dass wir eher das Falsche suchen als das, was richtig ist. Okay, being opinionated. Oder dass man voreingenommen ist. Number three, opinionated, right? This is the definition of being opinionated. Und das, also stur eigentlich. Dass man, das ist die Definition. I believe something. Nein, voreingenommen ist richtig, sorry. I believe something, ich but I have etwas, no, I don't have sufficient evidence. Ohne genügende Beweise dazu, dafür so it's zu my haben. Opinion. Das ist nur meine Meinung. Now we can all have our opinion. Wir können alle unsere Meinungen haben. We never have all sufficient evidence for a lot of things. Und wir haben niemals oder sehr oft niemals genug Beweise für etwas. Should I buy the VW or should I buy the Audi? Soll ich den VW kaufen oder den Audi? Which ones? This one or this one? Welchen, den oder den? I don't know. In my opinion, I would always go with an Audi. Someone might say. ich weiß es nicht. Jemand würde vielleicht sagen, in meiner Meinung nach sollte man sich eher einen Audi kaufen. I don't have enough evidence, but in my opinion. Ich habe nicht genug Beweise dafür, aber das ist halt meine Meinung. You can't lose with an Audi. Man kann nichts falsch machen, wenn man sich einen Audi kauft. Now, she says that if we have opinions about people, und sie sagt, wenn wir diese Meinungen gefasst haben über Menschen, if we don't have evidence about people, but we have an opinion, wenn wir zwar keine Beweise haben gegen sie, aber wir haben unsere Einstellung, we look at unsere people Meinung, and we draw a conclusion. Wir schauen auf jemanden und wir fällen eine Schlussfolgerung. If we do not stop, wenn wir da nicht innehalten, and we continue, sondern wenn wir weitermachen, it will go right into judging. Das führt direkt zum Richten. And if we don't stop the judging, und wenn wir dem Urteilen, dem Verurteilen nicht Einhalt gebieten, it will go then into gossip. Und dann geht es noch weiter zum Klatschen. An interesting sequence here. Und das ist eine interessante Sequenz hier. Now, the fourth word, suspicion. Und dieses vierte Wort, Misstrauen. Kind of tied right into opinion. Das passt ziemlich gut zu Meinung dazu. Suspicion is that Misstrauen bedeutet, there is no evidence, es gibt keinen Beweis, of something bad, von etwas Bösem oder Schlimmem, but for some reason, aber aus irgendeinem Grund, I think it must be there. Denke ich, es muss da sein. It's got to be there somewhere. Irgendwo muss es da sein. Based on my opinion, aufgrund meiner Meinung, of this, darüber, there must be something there. Da muss doch etwas da sein. And these very powerful words, und diese sehr starken Worte, destroy us, die zerstören uns, will destroy any community. Sie werden jede Gemeinschaft zerstören. It is in everybody, und das ist in uns allen drinnen, and must be guarded by everybody. Und jeder muss da wirklich besonders aufpassen darauf. Now, if we continue in the text, wenn wir weiterlesen in diesem Text, it says this, verse 3, why do you look at the speck of dust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Da steht, was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Now the plank in my own eye is not something else that I do. Der Balken in meinem Auge, das ist nicht etwas anderes, was ich tue. You don't brush your teeth. Du putzt dir zum Beispiel nicht die Zähne. You know, and then I don't take a shower, you know. Und ich nehme keine Dusche. Das ist nicht eine größere Sünde. Or a bigger situation. Oder eine größere Situation. Or an issue. Oder ein Problem. The log, or the plank, sondern dieser Balken, is judging. Ist das Richten. Let's go on. How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge. You hypocrite, first take the plank out of your own eye. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. And then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu sehen. I'm over here and I see a little speck in Gabi's eye. Ich stehe da und ich sehe einen kleinen Splitter in Gabis Auge. Excuse me, Gabi, there's something in your eye. Entschuldigung, Gabi, du hast da was im Auge. Can I help you get that out? Darf ich dir helfen, das rauszukriegen? And I have this tree in my eye. Und ich habe diesen Baumstamm in meinem Auge. I got people, it's so big, people are carrying it for me, you know? Der ist so groß, die anderen müssen ihn für mich tragen. I'm looking in her eye and I got this log coming out of mine. Und bei mir kommt dieser Baumstamm aus meinem eigenen Auge. I look like some dinosaur or something. Und ich schaue aus wie ein Dinosaurier. Now in Romans chapter 14, in Römer im Kapitel 14, verses 3 and 4, Verse 3 und 4, it says, why do you judge your brother? Da steht, warum richtest du deinen Bruder? He stands or falls before his own master. Er steht oder er fällt vor seinem eigenen Herrn. And the picture is this. Und das Bild ist folgendes. That here is a person with a servant. Hier ist eine Person mit einem Diener. And maybe the servant is raking leaves in the front of the lawn or something. Und vielleicht rächt dieser Diener die Blätter vom Rasen zusammen. Clipping the trees. Oder er schneidet die Hecken. And then the neighbor comes over. Und dann kommt der Nachbar daher. Just banging on the door. Hämmert an die Tür. You see what your servant's doing? und sagt, siehst du, was dein Diener tut? You see how she cut that tree? Siehst du, was deine Dienerin tut? She should be punished. Diesen Baum, der geschnitten hat, die sollte bestraft werden. Siehst and the servant's standing there like, what? Und der Diener steht da, die Dienerin steht da und denkt sich, was? And the owner of the house comes out and says, excuse me. Hauseigentümer kommt raus und sagt, entschuldigen Sie. This is my servant. Das ist meine Dienerin. It's my house. Das ist mein Haus. What are you doing over here? Was machen Sie überhaupt da? I came over here because I saw that she wasn't cutting that tree right. And there's a couple of leaves under the tree she didn't clean. Ich bin rübergekommen, weil ich gesehen habe, dass die Bäume nicht richtig beschneidet und da liegen noch Blätter unter diesem Baum. If you're going to cut a tree, you got to cut it right. Wenn man einen Baum beschneidet, dann muss man das auch richtig machen. If you're going to rake the leaves, you got to rake them all. Wenn du die Blätter wegrechnest, dann musst du es auch ordentlich machen und alle nehmen. And the correct answer would be, aber die richtige Antwort wäre, excuse me, Entschuldigung, would you mind your own business? Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. This is my servant. Das ist meine Dienerin. You have nothing to do with this. Das geht Sie überhaupt nichts an. Nothing. Überhaupt nicht. We stand or fall before our own master. Wir stehen oder wir fallen vor unserem eigenen Herrn. The log in the eye is judging. Dieser Balken im Auge, das ist das Richten. No sin would be so big that it would be a log. Keine Sünde würde so groß sein, dass sie ein Balken wäre. The greatest sin we can commit, die größte Sünde, die wir begehen können, is to conclude that a person is no longer a candidate for grace. Dass wir zu dem Schluss kommen, dass wir denken, dass jemand nicht mehr der Kandidat für Gottes Gnade ist. And to think like that is to trample the blood of Jesus under our feet. Und wenn wir so denken, dann treten wir das Blut Jesu mit Füßen. In Hebrews chapter 10. In Hebräer Kapitel 10. Trample the blood of Jesus under our feet. Wir treten das Blut Jesu mit den Füßen. And to despise the covenant of grace. Und wir verachten den Bund der Gnade. Romans chapter 2. Römer 2, verse 4, Vers 4. It says that the goodness of God leads us to repentance. Da steht, die Güte Gottes führt uns zur Umkehr. Why do you despise the grace? Why do you despise His goodness? Warum verachtest du seine Güte? And this is the log. Und das ist der Balken. Now she goes on. It's so interesting if we continue verse 6. Und Vers 6. Do not give dogs what is sacred. Gebt nicht das Heilige den Hunden. Do not throw your pearls to pigs. Werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine. If you do, they may trample them under their feet and then turn and tear you to pieces. Damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Now the traditional interpretation of the verse. Und die traditionelle Deutung dieses Verses ist, you don't want to speak truth to someone who's not going to receive it. Du möchtest nicht jemanden Wahrheiten sagen, die er nicht annehmen möchte. You're in an argument on the street. Du hast eine Auseinandersetzung auf der Straße. And someone's very aggressive against the gospel. Jemand ist sehr aggressiv und gegen das Evangelium. You have shared Christ. Don't cast the pearls before swine. Und wenn du jemand anderen von Christus erzählst, dann wirf deine Perlen nicht vor die Säue. Because they will turn and they will devour you. Denn sie werden sich umwenden und sie werden dich zerreißen. That's true. Das ist wahr. We need to be careful. Wir müssen aufpassen. But the way she saw it was so interesting, I'd never read it before. Aber so wie sie das sieht, das ist so interessant, so habe ich das noch nie gehört. She says that the pearls are the love of God. Die Perlen, das ist die Liebe Gottes. And the pigs are not people. Und die Schweine, das sind nicht Menschen. But they are demons. Sondern Dämonen. And when we judge somebody, und wenn wir jemanden richten, we are taking the love of God, dann nehmen wir die Liebe Gottes and casting it to the demons. Und werfen sie den Schweinen vor, den Dämonen vor. And to stay in an attitude of judging, und wenn man diese Einstellung des Richtens beibehält, has such repercussions from the satanic world, das bringt solche Folgen aus der satanischen Welt mit that sich, it fulfills what she said in the beginning. Dass das wahr wird, was sie am Anfang gesagt hat. I'll read it one more time. Ich lese das noch Much mal. Torment comes to people's lives because of judgmental attitudes. Die Menschen erfahren sehr viel Qual, weil sie eine verurteilende Einstellung Criticism haben. Criticism and suspicion. Und wegen Kritik und wegen Misstrauen. Now, in 1 Corinthians 4:7, Paul said to the elders in Corinth. Im 1. Korinther hat Paulus zu den Ältesten in Korinth gesagt. He said, "Why do you think you're superior?" Warum denkt ihr, dass ihr überlegen seid? They were judging him as the apostle. Sie haben ihn als den Apostel gerichtet. He said, "What do you have that you have not received?" Was habt ihr, was ihr nicht empfangen hättet? And to judge somebody und jemanden zu richten, reveals something about ourselves. Offenbart etwas über mich selber. That we're either conscious of or not conscious of. Und ich kann mir dessen bewusst sein oder auch nicht. And it reveals that we see ourselves in something other than the grace of God. Und das offenbart, dass wir uns anders sehen als durch die Gnade Gottes. So we judge. Und deswegen richten wir. And we say, und wir sagen, do you read your Bible in the morning? Liest du in der Früh deine Bibel? No. Nein. I'm so tired in the morning. I can't. Ich bin so müde in der Früh, ich schaff's nicht. I'm not a morning person. Ich bin kein Morgenmensch. Tired right now. Ich bin jetzt auch müde. What time is it? Wie spät ist es? Oh, you lazy thing, you. Du bist so ein Faulpelz. She's so lazy. Die ist so faul. Wow, such a lazy person. So such ein an ungodly person. So eine gottlose Person. So you're making the judgment that the person is living in rebellion against God and disobedience. Dass diese Person in Rebellion und Ungehorsam gegen Gott lebt. Which makes them no longer a candidate for God's grace. Und dadurch wird er nicht, ist er nicht mehr ein Kandidat für Gottes Gnade. Because you have examined the heart. Denn du hast das Herz geprüft. Which only the Lord can do. Aber das kann nur der Herr. And it reveals something about that person's Bible reading. Und das zeigt etwas darüber, wie diese Person die Bibel liest. It reveals that it's all of their effort. Zeigt, dass sie das aus eigener Kraft tut. Because to judge somebody, denn jemanden zu richten, reveals that offenbart, I'm not living by the grace of God. Dass ich nicht durch die Gnade Gottes lebe. Consciously. Bewusst. 1 Corinthians 15:10. Im 1. Korinther 15:10. Paul said, I am what I am by the grace of God. Ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. And I actually worked harder than everybody. Und ich habe schwerer gearbeitet als alle anderen. But it wasn't me. Aber es war nicht it was the grace of God that was with me. Es war die Gnade Gottes, die in mir and war. Paul was very conscious that it was grace that was producing what he was producing. Und Paulus war sich ganz bewusst, dass die Gnade das hervorgebracht hat, was er getan hat. And our Christian life, when it's healthy, und unser christliches Leben, wenn es gesund ist, is a flow from the grace of God. Fließt heraus aus der Gnade Gottes. And you can almost guarantee und man kann fast darauf wetten, that the person who judges someone else's Bible reading, dass jemand, der einen anderen richtet, wegen dem, wie er seine Bibel liest, God will dry up their Bible reading. Gott wird das sehr trocken gestalten, sein eigenes Lesen in der Bibel. Whatever I judge, was immer ich richte, God will bring it back. Gott wird es auf mich zurückfallen lassen. Because to make a judgment, denn ein Urteil zu fällen, is to confess that I am who I am by my own efforts. Dass ich bekenne, ich bin, der ich bin, durch meine eigenen Bemühungen. And I serve God through my strength. Und ich diene Gott aus meiner eigenen Kraft. And that contradicts dozens, if not hundreds, of Bible verses. Und das steht im Widerspruch zu Dutzenden, wenn nicht gar Hunderten von Bibelversen. John 15:5. Johannes 15:5. Without me, you can do nothing. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Oh, that's true, Lord, but actually, I can do a lot without you. Das stimmt, aber ehrlich gesagt, Herr, ich kann schon viel tun. It must be realistic. Seien wir realistisch. I read my Bible, I don't really need you. Ich lese die Bibel, dazu brauche ich dich nicht. I go to church every Sunday, I don't really need you. Ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde, dazu brauche ich dich auch nicht. I go to work and I can do that without you. Ich gehe in die Arbeit, das schaffe ich auch ohne dich. You probably could. Wahrscheinlich könntest du. But with joy. Aber machst du es mit Freude? Spirit filled. Erfüllt vom Geist. As a messenger of life. Als Botschafter des Lebens. No, nein. Not at all. Überhaupt we'll nicht. Go through the motions. Du tust das ob. And we will pride ourselves that we can do the motion. Und du bist stolz drauf, dass du das so tun kannst, als ob. But God sees the heart. Aber Gott sieht das Herz. And it comes back. und es fällt auf dich zu. Isn't that such an interesting way to see that verse? Ist das nicht eine interessante Weise, diesen Vers zu betrachten? That to cast your pearls away to the swine. Deine Perlen den Schweinen vorwerfen. Is the result of laying judgment against somebody. Ist das Ergebnis davor, dass du ein Urteil gefällt hast gegen jemanden? So, Galatians 6:3 and we'll close. Galater 6:3 und dann schließen wir ab. Talks about if your brother, if you see your brother in a fault, go to him. Das steht, wenn du siehst, dass dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm. In verse 1, go to him alone, or just go to him and restore him in meekness. Geh allein zu ihm und stelle ihn wieder her in Sanftmut. And then in verse 3, und im Vers 3, it says, but if you think you're too, if, let me just read it. If you think you're a somebody, aber wenn du denkst, dass du jemand seist, dass du jemand bist, let me just read it. In the Amplified, it's interesting. I think I wrote what the Amplified says here. So in der erweiterten Version ist das sehr interessant, wie das geschrieben ist. Galatians 6:3. Galater 6:3. Okay. All right, brothers, verse 1. If someone is caught in a sin, and you are this, and you who are spiritual should restore them gently. Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, dann bringt ihr Brüder in Sanftmut zurecht. But watch yourself. Aber gebt auf euch selber Acht. Or you also may be tempted. Damit ihr nicht auch versucht werdet. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christus erfüllen. Here it is. If anyone thinks he is something when he is nothing. Und jetzt kommt's. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, he deceives himself. So betrügt er sich selbst. The Amplified says, in der erweiterten Version steht, when someone thinks he's something when he's a nobody, wenn jemand meint, er sei jemand, obwohl er doch ein Niemand ist, a nobody of superiority except in their own mind. Ein Niemand ist und überhaupt nicht überlegen ist, außer in seinen eigenen and Gedanken this comes kommt back er sich to being so vor. Opinionated. Und das kommt wieder zurück, dass ich Vorurteile habe. I believe something about myself. Ich glaube etwas über mich selber. Of how important I am. Ich bilde mir ein, ich bin so wichtig. But I really have no evidence. Aber in Wirklichkeit gibt es keine Beweise because dafür. The cross speaks clearly. Denn das Kreuz sagt ganz klar, that, without the shedding of blood, dass ohne das Vergießen vom there's Blut no forgiveness. Es keine Vergebung gibt. And without Christ, we can do nothing. Und ohne Christus können wir nicht. So, we judge not, lest we be judged. Wir richten nicht, damit wir selber auch nicht gerichtet werden. And, I just, for all of us. Für uns alle. For example, Romans 3:27. Römer 3:27. When we live by grace, wenn wir durch die Gnade through leben, faith, im Glauben, then where is boasting? Wer kann sich dann rühmen? Nobody can boast. Keiner kann sich rühmen. Because it's by faith. Denn es ist aus Glauben. And when we, what's the word? Readjust ourselves to the grace of God. Und wenn wir uns ausrichten nach der Gnade Gottes oder by going neu ausrichten before the Lord, nach der Gnade Gottes und zum Herrn gehen, we protect ourselves, dann schützen wir uns selber from judging. Wir beschützen uns davor, dass wir richten. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. Thank you for your grace. Danke für deine Gnade. Thank you that we are what we are by your grace. Danke, dass wir sind, was wir sind durch deine Gnade. Nothing more, nothing less. Nichts mehr und nicht weniger. Thank you for our church. Danke für unsere Gemeinde. Thank you for our friends. Danke für unsere Freunde. Thank you for our future home with you. Und danke, dass wir einmal bei dir zu Hause sein werden. Lord, we pray that this text would be so strong in our lives. Und Herr, wir beten, dass wir diesen Text wirklich leben in unserem Leben umsetzen. That we would be like the neighbor. Dass wir so sind wie der Nachbar. Who should have said? Der gesagt, der sagen hätte sollen. Really none of my business. Das geht mich überhaupt nichts an. Lord, protect my heart. Herr, beschütze mein Herz. Father, we thank you for your mercy toward all of us. Vater, wir danken dir für deine Barmherzigkeit uns allen gegenüber. Let these words be embedded in our hearts. Mach, dass diese Worte tief in unser Herz hineinsinken. I pray. Darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.